Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Piraten Niedersachsen fordern Aufklärung. Luxusreise statt politischer Arbeit. Die niedersächsische Landtagskandidatin Katharina Nokun der Piratenpartei hat den Sparkassenverband Niedersachsen und die Fraktionen des Landtags aufgefordert, Stellung zur Einladung für den diesjährigen Deutschen Sparkassentag in Dresden zu beziehen. In einem offenen Brief fragt sie an, ob an niedersächsische Landtagsabgeordnete ähnliche Einladungen gegangen seien. Für mich liest sich das eher wie ein Kurzurlaub, nicht wie die Einladung zu einer politischen Tagung, äußert sich Katharina Nokun. Besonders problematisch ist aus meiner Sicht, dass Bürger im Normalfall von solch exklusiven Lobbyveranstaltungen nie erfahren. Der schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der Piraten, Dr. Patrick Breyer, hatte eine an ihn ausgesprochene Einladung bereits gestern heftig kritisiert und als Luxusreise bezeichnet. Eingeladene Politiker dürfen eine Begleitperson mitnehmen. Für diese ist während der dreitägigen Veranstaltung ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant, darunter eine Rede von Per Steinbrück. Die Kosten für den Aufenthalt und die Teilnahme übernimmt der jeweilige Regionalverband der Sparkassen. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.